بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen nun weiter mit Surah Al-Fatiha, aber etwas zügiger, damit wir das Programm noch zu Ende bringen. Wie gesagt, wer sich das noch einmal detaillierter anschauen möchte, kann es ja inshallah in den Videos im YouTube anschauen. Dieser Titel, wie genieße ich das Gebet? Ja, einfach auf Videos gehen bei Google und dann findet man das bei den Leitern. Alhamdu, und Alhamdu deutet ja auf den Namen Al-Hamid hin. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Namen Al-Hamid, wie zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jal hier auf Seite 63: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa alaykum assalam. Und so wurde dieser Name in zahlreichen Ayat im Koran erwähnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen ein Haus baut, und das ist das Haus der Dankbarkeit. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn der Sohn eines Dieners stirbt, sagt Allah zu den Engeln: Habt ihr den Sohn meines Dieners genommen? Dann sagen sie: Ja. Dann sagt er: Habt ihr die Frucht seines Herzens genommen? Sie sagen: Ja. Dann sagt Allah: Was hat mein Diener gesagt? Sie sagen: Er hat dich gelobt und gesagt, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. So dann sagt Allah: Baut meinem Diener ein Haus im Paradies und nennt es das Haus der Lobpreisung. Und das zeigt, wie wertvoll die Lobpreisung ist, insbesondere bei in Situationen, die Schicksalsschläge darstellen. Und hier sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah zu der Frage, wie kommt man überhaupt dazu, wenn man in einer schwierigen Situation ist, Allah zu danken und zu lobpreisen. Weil die meisten, wenn es ihnen schlecht geht, verstehen sie nicht, warum sollen wir Allah danken, obwohl es uns schlecht geht. Hier sagt Ibn Taymiyyah, wie es auf Seite 64 steht, die Lobpreisung beim Leid erfolgt aus zwei Kenntnissen. Die erste Kenntnis ist diejenige, dass Allah gepriesen sei, er das Lob gebührt. Also ihm gebührt es, subhanahu wa ta'ala, und er es selbst verdient, denn er ist es, der alles vollkommen macht, was er erschafft und alles auf beste Weise machte. Und er ist der Allwissende und Allweise, der Allkundige und Gnädige. Also die Kenntnis, dass Allah vollkommen ist, reicht schon aus, ihn zu lobpreisen. Also selbst wenn du gar keine Gabe von ihm bekommen würdest, von Allah subhanahu wa ta'ala, die Tatsache, dass er ist, subhanahu wa ta'ala, dass Allah Allah ist, reicht schon aus, ihn zu lobpreisen. Dass er der Schöne ist, dass er der Vollkommene ist, dass er der Unbedürftige ist, dass er der Gewaltige ist, das reicht schon, ihn zu lobpreisen, subhanahu wa ta'ala. Die zweite Erkenntnis besteht darin, dass Allahs Entscheidung für seinen gläubigen Diener besser ist als die eigene. Und das ist eine wichtige Erkenntnis im Leben. Eine Lebensweisheit. Viele von uns denken, unsere eigenen Entscheidungen sind die richtigen. Aber der richtige Gläubige weiß, das, was Allah schlussendlich entscheidet, ist das Bessere für mich. Ja? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, jede Bestimmung, die Allah für den Gläubigen bestimmt, ist für ihn das Beste. Und dies gilt nur für den Gläubigen. Wenn ihm Freude widerfährt, dankt er, und das ist gut für ihn. Und wenn ihm Leid widerfährt, ist er geduldig, und das ist auch gut für ihn. Und deswegen besteht das Leben eines Menschen, eines gläubigen Menschen, aus Lob und Geduld. Der Mensch jeden Tag begibt sich zwischen diesen zwei Taten. Er ist dankbar auf der anderen Seite, geduldig auf der anderen Seite. Entweder es geschieht etwas, was gut ist, was er nachvollziehen kann, dann lobt er Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er ist, es geschieht etwas, was für den Menschen offensichtlich Leid führt, aber er weiß, dass im Nachhinein diese Angelegenheit doch Gnade beinhaltet und deswegen hält er es geduldig aus. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der beste Dhikr ist La ilaha illallah und das beste Bittgebet ist Alhamdulillah. Das bedeutet, der beste Dhikr ist, es gibt keinen Gott außer Allah, und der beste Dank, das beste Bittgebet ist, das Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Hadith bezeichnet der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Lobpreisung als was? Ja? Die Lobpreisung. Als Dua. Was ist ein Dua? Bittgebet. Aber wenn ich Alhamdulillah sage, was habe ich denn gemacht? Dhikr. Oder nicht? Aber warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nun, die beste und das beste Bittgebet, also beste Dua, afdalu Dua, ist Alhamdulillah? Wo ist denn hier bitte schön Dua? Man erkennt die Gaben Allahs an und dankt ihm. Und der Vermehr, Allah sagt ja auch, im Gegensatz zu anderen Hadith werden dann mehr. Barakallahu fiik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer mir dankt, dem werde ich mehr geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in der Ayah, diejenigen aber, die Glauben tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein Preis dir, o Allah, und ihr Gruß darin Friede, Salam also, und ihr abschließender Dua, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ibn al-Qayyim sagt jetzt, mit der Anrufung, also Dua, ist die Anrufung in Form des Bittgebets, das nennt sich auf Arabisch Dua'u al-Mas'ala, und die Anrufung in Form der Anbetung, das nennt sich Dua'u al-Ibadah gemeint. Und derjenige, der seinen Herrn lobt, sagt Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, der Alhamdulillah sagt, was macht er? Ruft ihn auf beide Art. Wie denn das? So bittet er von ihm und für ihn, ist also der wahre Bittende. Ibn al-Qayyim. Noch einmal. Derjenige, der Alhamdulillah sagt, sagt Ibn al-Qayyim, macht beides. Beides. Dua'u Al-Mas'ala und Dua'u Al-Ibadah. Was ist jetzt der Unterschied nochmal? Dua'u Al-Mas'ala und Dua'u Al-Ibadah. Dua'u Al-Mas'ala bedeutet, du hast ein Bittgebet. Ja Allah, gib mir Geld. Ja Allah, leit mich recht. Ja Allah, gib mir Gesundheit. Das ist Dua'u Al-Mas'ala. Du hast eine Angelegenheit und bittest Allah deswegen. Okay, das nennt man Dua'u Al-Mas'ala. Al-Mas'ala ist was? Angelegenheit, beziehungsweise etwas, was du fragst. Barakallahu fik. So, das ist eine Art des Dua. Und es gibt die zweite Art. Und das ist der Begriff Dua, ist am meisten so verwendet. Du sagst, mach Dua für mich, was heißt das? Also sag, ja Allah, leite diesen Bruder recht, zum Beispiel. Ja? So, und Dua ul-Ibadah ist jetzt was? Ja, was heißt denn das? Was heißt Dua? Bittgebet durch Anbetung, was soll das bedeuten? Bitte? Ja, wie soll das gehen, bitte? Sag mir, was mache ich? Soll ich Ruku' jetzt machen? Ja, gut, aber was mache ich? Was mache ich? Ich habe gesagt, bei Dua al-Mas'ala sage ich, ja, Allah, gib mir Gesundheit. So bei Dua ul-Ibadah, was muss ich jetzt machen? Praktisch. Aber das ist doch Dua ul-Mas'ala. Wenn ich Allah lobe. Warum heißt es denn Dua ul-Ibadah? Ja? Ja? Man sagt, handeln, aber man ist ja auch ein Gottesdienst. Und? Ja? Weil dieser Dua spricht man ja aus, indem man im Zustand von Gebet, im Zustand von Ibadah befindet. Deswegen sagt man ja, Dua hol Ibadah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina. Was heißt Sallu ala Nabi? Genau, macht. Also sprich die Segenswünsche aus auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Ali Muhammad. Also, das Problem ist, wo dieser Begriff Dua ist noch behaftet mit Bittgebet. Wir haben gesagt, das ist eine Version, das Aussprechen. Aber Dua ul-Ibadah ist was? Dass du lebst und dass du die Taten, also dein Leben so umsetzt in Dankbarkeit. Ist das klar? Ein Beispiel. Wenn ich sage, ich mache Dua ul-Mas'ala mit dem Namen Ar-Razzaq. Was muss ich jetzt machen? Ja, wie? Was muss ich jetzt machen? Ja, Razzaq muss ich sagen. Ja, Razzaq, gib mir Geld. Arbeit oder irgendetwas. So, Dua ul-Ibadah mit dem Namen Ar-Razzaq ist was? Ja, wie? Ja, was muss ich tun? Was Praktisches? Ich bedanke mich fürs Versorgen. Lesen? Nein. Innerlich. Ja, wie? Ja? Beten. Bitte? Gebet. Beten. Nein. Also nochmal. Der Name Ar-Razzaq. So. Allah Azza wa Jal sagt... وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Und das Anrufen, hat Ibn Qayyim gesagt, geschieht wie? Entweder Dua Mas'ala oder Dua Ibadah. Sehr schön. Dua ul-Mas'ala anhand des Namen Ar-Razzaq funktioniert wie? Wie der Bruder gesagt hat? Du sagst, ja, Razzaq. Also du bittest. طيب دعاء العبادة مع اسم الرزاق geschieht wie Nein, nichts sagen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, Allah ist Ar-Razzaq, dann habe ich keine Angst zu spenden. Wenn ich weiß, dass Allah Ar-Razzaq, dann gehe ich nicht in der Kneipe arbeiten. Das Dua ul-Ibadah. Also ich setze die Auswirkungen dieses Namens um in die Tat. In meinem Leben. Ist das klar? Das heißt, wenn ich weiß, Allah ist As-Sami' der Allhörende. Dua ul-Mas'ala mit dem Namen As-Sami' geschieht wie? Zu sagen? Ja, was muss ich denn machen? Ja, Sami'. Zum Beispiel, ja? Du sagst, ja, Samir, tub alay. Heißt was? O Allhörender, nimm meine Reue an oder lass mich bereuen. Sehr schön. Das ist Dua'u? Al-Mas'ala. Dua'u al-Ibadah mit dem Namen As-Samir ist was? Indem wir zum Beispiel das vermeiden, was zu viel Rinder vermeiden. Allah yajzik al-Khair. Jetzt wisst ihr, was es bedeutet, ne? Allah yajzik al-Khair. فتح الله عليك. Ändern wir mal Dua. Was heißt jetzt das? فتح الله عليك. Ja gut, Fetch, ja. Ist nur allgemeiner als nur, ja? Nee, nicht nur Sieg. فتح ist das Verb. Genau, möge dir Allah Azza wa Jal die Tore öffnen. Ob das jetzt die Tore des Wissens sind, der Versorgung ist und so weiter und so fort, das ist der Allgemeinwert. Auf jeden Fall kommen wir zum Thema zurück. Dua ul-Ibadah mit dem Namen As-Sami' ist, dass ich nicht lüge, dass ich nicht läster, dass ich keine falsche Aussage mache und so weiter und so fort. Also Dua ul-Ibadah bedeutet, dass du praktisch etwas umsetzt. Nicht nur etwas aussprichst. Etwas aussprechen ist Dua ul-Mas'ala. Etwas praktisch tun, ist Dua'u al-Ibada. Kommen wir jetzt zu Alhamd. Wenn ich sage Alhamdulillah, wie kann ich jetzt Dua'u al-Ibada durch Alhamd machen? Wenn ich Allah danken möchte. Praktisch. Indem ich was mache. Ich muss jetzt was tun. Sadaqa zum Beispiel, spenden. Zum Beispiel. Ja? Das ist Dua'u al-Ibada. Ist das jetzt klar? Mit dem Unterschied. Also derjenige, der sagt, und das Bittgebet, oder als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und das Bittgebet ist Alhamdulillah, das bedeutet das Bittgebet nicht nur als Aussprache, sondern das Bittgebet auch als Lebensweise. Dass du ein dankbarer Diener bist. Sheikh? Na. Ist es dann relevant, auch wenn man sagt, Lak Alhamd? Ja, das ist ja das Gleiche. Ob du sagst Alhamdulillah oder Alhamdulaka oder Lak Alhamd, das ist Gleiche. Also dir gebührt das Lob oder das Lob gebührt dir. Dieses dir, lecker, kannst du vorne oder nach hinten schieben. Das ist das Gleiche. Ja. Taib. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Alhamd und Ashukr? Ja? Gut, Alhamd ist mit Liebe, ja. Aber das ist jetzt nicht der Unterschied, ja? Barakallahu fi. Genau. Und Alhamd? Alhamd geht mit den Herzen über die Zunge. Barakallahu fi. Und der Schukr? Naam? Ja, ich fasse es dann zusammen, inshallah. Also, guckt mal. Es gibt Begriffe, barakallahu fi, da gilt die Regel, wenn sie zusammenkommen, trennen sie sich. Und wenn sie sich trennen, kommen sie zusammen. Kapiert? Assalamu alaikum. Können wir gehen, oder nicht? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Nicht, dass jemand denkt, es wäre Bid'a. Allah azza wa jal sagt, sallu alayhi wa sallimu taslima, oder nicht? Das heißt, wenn jemand diese Ayah jetzt umsetzt und den Leuten sagt, sallu alayhi wa sallimu taslima, ist es Sunna oder Bid'a? Subhanallah, ich sage ja nur das, was im Koran ist. Auf jeden Fall, was bedeutet dieser Satz nochmal? Wer kann ihn wiederholen? Den ich gerade eben gesagt habe. Also, ja, nicht sallu alayhi. Wenn die zwei Begriffe in einem Satz zusammenkommen, haben die verschiedene Meinungen. Und wenn die auseinander getrennt sind, dann sind die Synonyme. Der hat es schon erklärt. Allah ibarik fik, wiftah alik, mashallah. Oh, taib, mathalan. Oder Islam und Iman. Islam und Iman. Wenn sie zusammenkommen, trennen sie sich in was? In der Bedeutung. Also wenn sie zusammenkommen in der Erwähnung, in einem Satz, dann ist was? Islam, das Äußerliche, die fünf Säulen. Und Iman, das Innerliche, die sechs Säulen. Aber wenn sie sich trennen in der Erwähnung, da steht jetzt nur Islam oder da steht jetzt nur Iman, dann ist was? Dann kommen sie zusammen in was? In der Bedeutung. Dann heißt Islam Iman und Iman Islam. Dann sind es Synonyme. Ist das klar? Das gleiche gilt für Alhamdulillah. Aber wenn sie jetzt zusammenkommen, wie können wir sie unterscheiden? Alhamdulillah ist in einer Hinsicht allgemeiner als Ashukr. Der Dank, beziehungsweise das Lob ist in einer Hinsicht allgemeiner als der Dank. Und in einer anderen Sicht ist der Dank allgemeiner als das Lob. Wie das? Wenn wir von den Gründen ausgehen, warum sollen wir Allah loben und danken? Was hat mehr Gründe und Ursachen? Alhamd oder Shukr? Warum? Ja, طيب, aber was sind denn die Gründe für Alhamd dann? Und was für Gründe gibt es beim Shukr nicht? Ja? Bitte schön, ja? Ich würde sagen, bei Alhamd, das ist ja, dass man Allah so preist wegen seinen Eigenschaften, die ja immer wirken. Also wegen seinen Eigenschaften einmal? Wegen seinen Gnaden, seinen Taten allgemein. Und wegen seinen Taten, also wegen seinen Gaben. Also wie viele Gründe gibt es für Alhamd? Zwei. Einmal, weil Allah Allah ist, also weil er diese Eigenschaften hat, der Schöne, der Vollkommene und so weiter. Und zweitens, weil er gnädig ist, fürsorglich ist, versorgend ist und so weiter, vergebend ist, weil er eben uns gab. So, und beim Shukr, und zwar, genau, da geht es beim Shukr, man macht Shukr wegen den Gaben Allahs. Also welche Art hat mehr Gründe? Alhamd oder Shukr? Alhamd. Und deswegen sagen die Ulama, Alhamd ist in einer Hinsicht allgemeiner oder umfassender, nicht allgemein, umfassender als Shukr. In welcher Hinsicht? Der Ursachen und der Gründe. So, in den Mitteln und Werkzeugen des Hamd oder des Shukr ist was umfassender? Shukr. Warum? Wie kannst du Shukr machen? Ja? Durch? Durch das Lobpreisen. Also durch die Zunge und die Taten und das Herz. Natürlich. Du wirst Alhamd nie mit der Zunge machen, wenn nicht zuerst in deinem Herz du Zufriedenheit und Geborgenheit empfindest gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Also, was war das jetzt? Ash-Shukr. Ash-Shukr funktioniert oder geht durch Herz, durch Aussage und durch Tat. Und Alhamd? Ja? Durch Herz und Aussage. Das zum Thema Alhamd. Kommen wir dann, du sagst Alhamdulillahi, Allah haben wir schon erklärt, dass Allah azza wa jal, die Beschreibung Allahs geschieht durch alle anderen Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbil alamin. Ar-Rab ist was? Der Herr. Ar-Rab im Arabischen wird benutzt für den Schöpfer, Besitzer und Souverän, Lenker der Angelegenheit. Deswegen sagt man zum Mann oder Rabbul Bayt, Herr des Hauses. Und man kann das auch im Weiblichen sagen, im Arabischen, Rabbatul Bayt, Herrin des Hauses. Also die haben das Sagen. Die Frau sagt, wann die Kinder spielen dürfen, wann nicht, wann geschlafen wird und wann nicht, wann gegessen wird und wann nicht und so weiter und so. Und der Mann sagt, wer ins Haus rein darf und wer nicht und so weiter und so fort, zum Beispiel. Das heißt, sie haben das Sagen. Wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, der Herr der Weltenbewohner, also sind hier damit die Djinn und die Ins und alle Menschen und alle Geschöpfe gemeint, dann bedeutet das, du bestätigst hier die Einzigkeit Allahs in was? Ar-Rububi. Und deswegen, als Ibn Qayyim hatte das ja vorhin erwähnt, gesagt hat, in Suratul Fatiha gibt es die drei Arten des Tawhid. Wo? In welchen Ayat? Bitteschön. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ist Al-Asma und Sifat. Malik Yawmiddin, Tawhid al-Rububiyya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Tawhid al-Uluhiyya. Ey, Jazakallahu khair. Also, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Tawhid al-Uluhiyya. Warum? Ja gut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, auch Tawhid al-Rububiyya. Es geht um die Herrschaft Allahs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, hier geht es um was? Namen und Eigenschaften Allahs. Malik Yawmiddin, der Herrscher, wieder die Herrschaft Allahs, also Rububiyya. Iyaka na'budu, es geht um Ibadah. Also Tawhid. Ja. Sehr schön. Ar-Rahman, Ar-Rahim, was ist der Unterschied? Ja? Also Ar-Rahman ist allumfassend, bezieht sich auf Muslime und Nicht-Muslime. Ja. Und Ar-Rahim ist speziell für Muslime. Genau. Das ist eine Unterteilung. dass die Ulama gesagt haben, Ar-Rahman ist der Allgnädige oder der Gnadenvolle. Der Gnadenvolle, subhanahu wa ta'ala. Also derjenige, der gnädig ist mit allem, ob mit Muslim oder Nicht-Muslim. Weil auch der Nicht-Muslim bekommt Versorgung und bekommt Gesundheit. Aber Yawm al-Qiyamah bekommt nur derjenige die Gnade, der was ist? Muslim ist. Und das ist die Bedeutung des Namens Ar-Rahim, also derjenige, der die spezielle Gnade hat für die Gläubigen, für die Muslime. Möge Allah mit uns gnädig sein. Ein anderer Unterschied ist, dass die Ulama gesagt haben, Ar-Rahman deutet auf die Wesenseigenschaft hin, Sifat al-Dhat, au al-Sifat al-Dhatiyya, und deutet auf die Eigenschaften der Handlungen, Sifat al-Fi'liyya. Denn die Eigenschaften Allahs kann man unter anderem unterteilen in zwei. Entweder sind Eigenschaften des Wesens oder Eigenschaften der Handlung. Was ist der Unterschied? Ist was? Also zum Beispiel der Größte ist ja seine Eigenschaft, was sich auf Allah bezieht. Und okay, auf sein Wesen. Und Versorger ist? Wie hast du es gerade gesagt? Handlung. Handlung, ja. Genau, ja? Also, ist immanent, immer bei Allah. Mhm. Und die Aliyah, die mal kommen, die. Also unterliegen was? Dem Willen Allahs. MashaAllah. Habt ihr das Buch von Sheikh Fathi durchgenommen? Ah, toll. Auf jeden Fall, also der Unterschied ist was? Al-Sifat al-Dhatiyya, die Wesenseigenschaften, sind Eigenschaften, die immer während sind. Seit wann lebt Allah? Seit wann ist Allah wissend? Wie lang wird Allah wissend sein? Und wie lang wird Allah leben? Das sind Sifat al-Dhatiyya, also die bleiben immer. Ist das klar? So, dass Allah Azza wa Jal hinuntersteigt im letzten Drittel der Nacht, ist was für eine Sifa? Fi'liya, also Sifa des Handelns. Warum? Weil es seinem Willen unterliegt. Wenn er will, dann steigt er hinab. Und wenn er nicht will, steigt er nicht hinab, subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort. Also, und es gibt natürlich Eigenschaften, die sowohl Dhatiyya als auch Fi'liyya sind. Wie zum Beispiel Al-Kalam, dass Allah spricht. Was soll das jetzt heißen, dass sie Dhatiyya und Fi'liyya sind? Ein bisschen Aqidah unterrichtet. Ich glaube, er spricht schon immer, seit Ewigkeit. Und Fi'liyya, indem er in einer gewissen Zeit, in gewissen Reden zum Beispiel. Barakallahu fik. Obwohl er diese Eigenschaft schon seit Ewigkeit hat, die wird umgesetzt. Jazakallahu khair. Sheikh Nail Mahdi, hafizahullah, al-Aqidah al-Tahawiyya, kann man nur empfehlen. Ja? Und der Imam al-Tahawi sagt was? Er sagt, Ar-Rububiyya hat er nicht erst im Nachhinein verdient, Allah subhanahu wa ta'ala, sondern sie ist immer während. Also nicht seitdem du als Ar-Rab bezeichnest, hat er diese Eigenschaft bekommen. Was heißt das? Das bedeutet, Allah Azza wa Jal, um jetzt auf die Eigenschaft des Sprechens zu kommen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Vermögen, also die Fähigkeit zu reden. Seit wann? Also ist es was für eine Eigenschaft? Dhatiyya, also des Wesens. Und als er mit Musa sprach, subhanahu wa ta'ala, also Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Propheten Musa alayhi salam, als er in diesem Moment sprach, ist es was? Ist das klar jetzt? Also, die Eigenschaften Allahs unterscheiden sich. So, Ar-Rahman deutet auf was hin? Eigenschaft des Wesens. Er ist gnädig. Und Ar-Rahim deutet auf was? Wenn er will, ist er gnädig mit den Menschen. Aber die Fähigkeit, gnädig zu sein, diese Weseneigenschaft, hat er schon immer und wird er immer haben, subhanahu wa ta'ala. Maliki yawm al-din. Diese Ayah kann man ja so lesen oder wie? Ja, Maliki Yawmiddin oder? Maliki Yawmiddin. Und hier zeigt sich diese Kunst im Koran. Und zwar, dass mehrere Bedeutungen, dass nicht nur ein Wort mehrere Bedeutungen hat, sondern dass ein Wort unterschiedliche Lesarten gibt für ein Wort, um mehrere Bedeutungen hervorzubringen. Malik ist was? Der Herrscher. Beziehungsweise auch Besitzer. Malik ist jemand, der besitzt. Und Malik ist der König. Warum diese zwei Lesarten? Warum nicht eine? Weißt doch, Malik Yawmiddin. Auf selbe. Inwiefern? Bitte? Ja gut, aber warum erwähnt Allah, dass er der König und der Besitzer ist? Bitte? Was etwas besitzt, eigentlich auch herrscht das. Immer? Ist das immer so? Du hast einen Führerschein. Wenn jetzt die Polizei kommt und den Führerschein nimmt, wer herrscht jetzt über diesen Führerschein? Der Besitzer nicht mehr. Allah ist der König der Könige und er umfasst alles. Warum kann er sich selber diesen Namen gebühren? Ja, was heißt das? Also warum gerade diese zwei? Der Bruder wollte was sagen, ja? Diese zwei Eigenschaften sind immer bei ihm. Also die, ja gut, aber der Unterschied, warum gerade? Bei den Menschen ist es so, dass die eine Eigenschaft verloren gehen kann. Wie? Zum Beispiel König. Ja gut, Besitzer, wie kannst du nicht mehr Besitzer werden? Indem was weggenommen wird. Oder? Du stirbst. Wer nimmt seine Villa auf den Malediven mit, nach dem Tod? Nach dem Tod nimmt es kein Mensch mehr mit. Für Dunja schon. Aber nach dem Tod kannst du nicht mitnehmen. Oder deine Milliarden auf dem Konto. Ja? Das heißt, das ist ein Aspekt, dass der Mensch, wenn er König ist oder Besitzer ist, das ist eine beschränkte und eingeschränkte Herrschaft und ein eingeschränkter Besitz. Aber jetzt der Unterschied, ja? So, König ist Yawm al-Qiyamah, dann ist es Fialia und Besitzer ist Adatia, weil er ist immer Besitzer. Aber gut, das wäre eine interessante Sache, ja, aber da gibt es so einen Punkt im Vergleich zum Menschen, ja? Ja, wenn man Besitz hat, dann kann man gleichzeitig keine Herrschaft haben. Und wenn man Herrscher ist, kann es gleichzeitig sein, dass man keinen Besitz hat. Barakallahu. Also das ist bei den Menschen möglich. Genau. Also die Königin von Großbritannien, herrscht die? Nein. Aber hat viel Besitz, oder? Ja. Sehr schön. Und wie viele Herrscher besitzen nichts. Wenn du jetzt Bundeskanzler wirst, ja, und dann hast du viel Herrschaft, oder nicht? Besitzt du was? Nee. Wenn die Legislaturperiode weg ist, dann tschüss, dann ist dein Besitz weg. Das heißt, bei den Menschen kann es tatsächlich sein, dass man herrscht ohne Besitz oder dass man besitzt ohne zu herrschen. Ist das möglich bei Allah? Nein. Natürlich nicht. Allah Azza wa Jalla ist der Herrscher und Besitzer, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er Malik und Maliki Yawmiddin. Und was muss ich jetzt, an was muss ich denken, liebe Geschwister, wenn ich nun dies im Gebet lese? Ja? Ja, an was muss ich denken? An Yawm al-Qiyam. Denn Yawm al-Qiyam, liebe Geschwister, und das ist jetzt wichtig, warum gerade Besitz und Herrschaft? Warum gerade diese zwei Sachen? Weil Allah besitzt unsere Seelen und er herrscht über uns. Okay, aber Yawm al-Qiyam. Was ist jetzt so wichtig an diesen zwei Sachen? Ja? Beides verwirrt mich. Weil es Yawm al-Qiyam keinen Besitz und keine Herrschaft gibt, das andere. Genau. Und das heißt, du kannst Yawm al-Qiyamah, ja, nicht entrinnen, weder durch deinen Besitz, noch durch deine Herrschaft. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatid dunya. Warum Azza wa Jal gerade diese zwei? Al-Mal, Vermögen und Kinder. Warum? Warum gerade diese zwei? Bitte? Die nützen dir in Yamkiyam. Genau, die nützen dir, aber und wie nützen sie dir im für Dunya? Ja? Die Arbeit sind ja auch unnötig. Ja, warum? Was können sie dadurch machen? Ja. Man herrscht dadurch. Also entweder du hast Geld und Geld regiert die Welt. Oder du hast Leute. Und wer sind deine engsten Verbündeten normalerweise? Deine Kinder natürlich. Gibt es jemanden, der noch enger zu dir ist als dein Sohn oder deine Tochter? Das heißt, normalerweise in der Dunya kannst du die Welt regieren. Entweder wenn du Geld hast oder wenn du Leute hast. Und diese beiden bringen dir Yawm al-Qiyamah nichts. Warum? Weil der Malik, wer ist? Und der Malik, also ist verloren. Subhanallah. Das heißt, Yawm al-Qiyamah, kannst du nicht mit deinem Vermögen kommen und sagen, ja okay, dann kaufe ich mir den Platz im Paradies. Und Yawm al-Qiyamah kannst du nicht kommen und sagen, meine Verwandtschaftsbande wird mich beschützen, sondern sie werden sich alle lossagen. Und deswegen ist er Malik und Maliki Yawmiddin. So, und welches Gefühl brauchen wir jetzt? Jetzt haben wir verstanden, an was ich denken muss, wenn ich diese Eier lese. Und welches Gefühl brauche ich jetzt? Furcht, ja, Angst. Den Verlust. Genau dieses Gefühl, dass ich Verlust habe, also Bedürftigkeit. Ich fühle diese Bedürftigkeit. Ibn Qayyim rahimahullah sagt in seinem Werk Tariqul Hijratain wa Babu Sa'adatain, die zwei Wege der Auswanderungen und die zwei Tore der Glückseligkeit. Was sind denn die zwei Wege der Auswanderungen? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Die Ulama sagen, dieses Buch, Tariqul Hijratain, ist ein Buch über Fiqhul Aqida. Das Fiqhul Aqida jetzt. Fiqhul Aqida. Das Verstehen der Aqida. Das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, Ibn al-Qayyim beginnt das Buch mit Al-Faqr, Manzilatul Faqr. Das heißt, dieser Zustand, die Station der Bedürftigkeit. Faqr ist eigentlich Armut, aber bedeutet was? Du kannst ja Milliardär sein und trotzdem Faqir. Also Milliardär, aber trotzdem bedürftig. Sagt Al-Faqr, also die Bedürftigkeit, ist eine Wesenseigenschaft des Menschen. Und Al-Rina, also die Unbedürftigkeit, ist eine Wesenseigenschaft Allahs. Achtung! Und je mehr der Mensch seine Bedürftigkeit zugibt, desto näher kommt er zum Unbedürftigen, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die große Sünde was? Hochmut. Als Aad, dieses Volk, also irre gegangen ist, was haben sie gesagt? Qalu man ashaddu minna quwwa? Wer ist stärker als wir? Was war die Antwort? Awalam ya'lamu anna Allah huwa ashaddu minhum quwwa? Wissen sie denn nicht, dass Allah stärker ist als sie? Das heißt, barakallahu fikum, maliki wa maliki yawmiddin, ich muss zugeben, dass ich bedürftig bin. Wie steht ein Bettler, der es bitter nötig hat zu essen, vor einem, der Essen hat? Wie steht er? Etwa nicht in Demut? Du bist so einer. Du bist einer, ein bedürftiger, armseliger Mensch vor dem Reichen, Subhana. Vor dem Unbedürftigen, Subhana. Er braucht dich nicht. Braucht er dich? Er braucht dich nicht, subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem ist er Karim, subhanahu, gütig und großzügig. Also das zum zu Ayah Maliki Yawmiddin, da gibt es natürlich im Buch noch einiges dazu. Aber damit wir das genießen, diese Ayah, umso mehr, muss ich natürlich wissen, was ist Yawmiddin, Al-Qiyama. Al-Qiyama. Was geschieht, Yawm al-Qiyama? Was geschieht im Grab? Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt, es gibt drei Stätten. Doppel-T, nicht mit DT. Also nicht Cities, sondern eine Stätte, also ein Wohnort oder ein Verweilort. Es gibt drei Stätten im Leben eines Menschen. Welche? Daru, ja gut. Daru Dunya. Daru al-Barzakh. Das ist richtig, aber wie hat das genannt? Guck mal, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, das ist das Schöne an ihm. Und das ist das, was so herrlich ist. Und das ist leider das, was du nicht ins Deutsche übersetzen kannst. Er schreibt Koranisch. Das ist verstanden? Also das heißt, wenn er schreibt, wählt er die Wörter des Korans. Und deswegen sagt er Daru Al-Qarar. So hat es Allah genannt. Stätte des Verweilens. Die Verweilstätte. Das bedeutet, der Mensch hat diese drei Städte. Er ist Bewohner der Dunya, Bewohner des Barzakh und Bewohner von Darul Qarar, also Al-Akhira. Und der Mensch muss diese Sachen lernen. Was geschieht, wenn ich sterbe? Was geschieht, wenn ich Yawm al-Qiyamah stehe und so weiter und so fort? Dann kommen wir, Barakallahu fikum, springen wir mal ein bisschen zur Aussage auf Seite 82. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Also da könnten wir ein Seminar draus machen, mehrere Seminare draus. Nur Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Weil wir auf der Dunya leben, kann uns ja alles weggenommen werden. Durch den Tod zum Beispiel. Wenn wir inshallah im Paradies sind, was ist dann? Dann bist du in einem bleibenden Besitz. Das heißt, der Besitz wird immer mehr. Das trifft dann nicht zu. Es wird nichts weniger im Paradies. Nichts wird weniger. Es gibt keinen Verlust. Sondern immer mehr, natürlich, dieses trifft dann nicht mehr zu. Möge Allah uns in das Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dem erlauben, möge Allah uns erlauben, den geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zu begleiten. Wer will das? Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. إياك نعبد وإياك نستعين. Wo soll ich da anfangen? Bei dieser آية. لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. Erstmal der Aufbau. Der Aufbau dieser آية. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Grammatik. Arabische Grammatik. Es hätte eigentlich heißen können, na'buduk oder na'budu iyyak wa nasta'inu bika. Aber warum hat er dieses iyyaka vorangestellt? At-ta'kid, also die Bestätigung. Und was noch? Verdeutlichung? Eingrenzung, sagt Allah. Al-Hasr. Iyyaka na'budu, dich, dir dienen wir, bedeutet, und deswegen wird es im Deutschen auch in Klammern hier geschrieben, dir allein. Allein steht nicht. Es steht ja nicht Iyyaka wahdaka na'buduka wa Iyyaka wahdaka nasta'in. Steht das so? Steht Iyyaka na'budu. Aber das ist die Bedeutung eben. Das ist die grammatikalische Lösung, um es einzuschränken. Das bedeutet, es gibt keinen anderen. Dann hättest du na'buduka gesagt, gäbe es die theoretische Möglichkeit, dass du sagst, o na'budu Buddha und so weiter und so fort. Theoretisch, sprachlich gesehen, ja. Aber damit keiner überhaupt davon träumen kann, dass es so ist, hat Allah Azza wa Jalla gesagt, Iyyak, also mach alle anderen Tore zu. Das heißt, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Al-Ibadah ist was? Al-Ibadah, sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, ist Ghayatul Hubb ma'a Ghayatul Khudu'. Ghayah bedeutet hier nicht nur Ziel, sondern Raya bedeutet die letzte Form, also die bestmöglichste Form, die höchste Form der Liebe und die höchste Form der Unterwerfung. Das ist Al-Ibad. Al-Ibad besteht aus Liebe und Unterwerfung. Warum? Und da schreibt Ibn Qayyim al-Jawziyyah ein Buch, Rawdatul Muhibbin. Der Titel selbst lässt sich vom Hocker fallen. Rawdatul Muhibbi, Gärten der Liebenden, und der Ausflug der Sehnsüchtigen. Da flatterst du sofort. Oder nicht? Da kommst du sofort auf einen anderen Planet. Und da fängt er an, Synonyme für Liebe aufzuzählen. Mehrere. Also nicht ganz Synonyme. Es gibt ja immer einen feinen Unterschied. Auf jeden Fall sagt Ibn Qayyim, rahimahullah, es gibt Al-Gharam, Al-Ishq, Al-Taym und so weiter und so fort. Mutayyan deutet blind vor Liebe. Das war's. Ja? Und so weiter und so fort. Er sagt, es fängt an. Das sind erste Schritte. Und das siehst du auch, wenn jemand, besonders das sieht man bei den Jugendlichen, wenn jemand Zuneigung zu einem, leider haben sie halt diese Idole heutzutage, zu einem Schauspieler hat. Wie merkst du das? Ja, auf einmal läuft er irgendwie komisch. Achi, geht's dir gut? Soll ich dich zum Arzt nehmen? Nein, mir geht's gut. Was ist los? Was ist los? Ja, das ist so neue. Ihr wisst ja, ne? Das heißt, er versucht, ihm nachzumachen. Oder die Frisur. Subhan Rabbil Azim. Einer macht eine Frisur, alle machen es nach. Das zeigt was. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Wer sich einem Volk ähnelt, ist von ihnen. Und er sagt, yuhsharul mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird yawm al-qiyamah zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Da sagte ein Gefährte, und ich liebe Allah und seinen Gesandten. Sallallahu alaihi wasallam. Und ich wünsche mir, mit dem Gesandten zusammen zu sein. Und jeder Alim, der diese Aussage wiederholt, hat selbst gesagt, und ich liebe Allah und seinen Gesandten und bitte, dass ich mit dem Gesandten zusammen sein werde. Auf jeden Fall, die Liebe hat Stufen. Die höchste Liebe der Stufe. Wie zeigt sich das? Jemand, der, sagen wir mal, Autos mag, der fängt an, einmal die Woche über Autos zu reden. Der mag das nur mögen. Jemand, der verrückt ist nach Autos, der redet 10 Mal am Tag von Autos. Das ist eine andere Art. Der liebt Autos. Das war's. Der sieht nichts mehr anderes. Die höchste Stufe der Liebe ist, diese Stirn auf den Boden zu legen. Und das gebührt nur wem? Nur Allah. Aber wenn du das machst, musst du es mit Unterwerfung, mit Ehrfurcht machen. Das heißt, du liebst Allah und unterwerfst Allah tabaraka wa ta'ala. Und deswegen sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Ibadatu, Al-Ibada, ist wie ein Vogel. Wer kennt es? Wer kann weitermachen, ja? Nein, das ist Mohammed. Hier, genau. Und genau. Also, es ist wie ein Vogel, die zwei Flügel, wenn ein Vogel halt zwei Flügel hat, er braucht zwei Flügel, um zu fliegen, natürlich wesen, ne? Und eins dieser Flügel ist die Furcht, und eins dieser anderen Flügel ist die Hoffnung, und der Antrieb dazu ist natürlich die Liebe. Genau, und der Kopf ist die Liebe. Also der Kopf des Vogels ist die Liebe, ist der Kopf tot, dann fliegt er nicht mehr weit. Und ist der Flügel kaputt, kann er auch nicht fliegen. Der Kopf ist die Liebe und die Flügel sind die Hoffnung und die Furcht. Und deswegen sind das die Säulen der Ibadah. Es gibt keine Ibadah, die nur durch Furcht geht. Hat alles keinen Sinn, wir können nichts mehr machen, wir sind alles in der Hölle und so weiter. Es gibt solche Leute, das ist nicht von der Religion. Auf der Mach, was du willst. Allah, ich liebe Allah. Liebe, Liebe, alles nur Liebe. Das geht auch nicht. Sondern du musst Allah dienen mit Liebe und Furcht. Und deswegen brauchen wir dieses Gleichgewicht. Wie, wenn ich etwas Gutes tue, dann ist was mehr? Hoffnung. Wenn ich etwas Schlechtes tue, dann ist was mehr? Die Furcht. Und so brauche ich dieses Gleichgewicht. Damit ich noch zu einem wichtigen Punkt komme, dass ihr auch noch einmal so einen Einblick bekommt von Ibn Qayyim al-Jawziyyah auf Seite 89. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, der hat die Surat al-Fatiha einfach nicht so gelesen und hat gesagt, Alhamdulillah, das war's. Nein, nein. Der hat sich die Frage gestellt, warum wird in der Fatiha die Ibadah vor der Isti'ana erwähnt? Warum wird in Surat al-Fatiha die Ibadah vor der Isti'ana erwähnt? Was sagen wir denn? Iyaka, was? Also Ibadah. Wa Iyaka nasta'in. Ja? Weil die Ibadah, die Isti'ana beinhaltet. Was ist Isti'ana? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Was ist Isti'ana? Ja? Hilfe suchen. Genau. Dass du nach Hilfe suchst. Ein Hilfegesuch. O Allah, hilf mir. Warum? Weil diese drei ersten Buchstaben Isti, Alif, Sin, Ta. Wenn du diese drei Buchstaben siehst in einem arabischen Wort, dann weißt du, hier wird etwas verlangt. Wenn du sagst, Istighfar, was ist Istighfar? Bitte? Ist es die Vergebung? Es ist die Bitte, das Verlangen um Vergebung. Okay? Also, und deswegen, Isti'ana, Alif, Sin, Ta, bedeutet, ich bitte um Aun. Al-Aun ist... Oder I'ana ist die Hilfe. So, warum erwähnt Allah Azza wa Jal die Ibadah vor der Isti'ana, der Bruder, wer war's? Hat gesagt, dass Al-Isti'ana beinhaltet, ja? Erstmal sollte man was dafür tun und dann verlangen. Sonst würde ja ein Kafir auch verlangen. Jazakallahu khair. Etwas, also wie heißt es im Deutschen? Zuerst die Arbeit? Genau, ja? Ah, barakallahu fi. Warum? Weil, warum stellen wir uns die Frage? Weil Isti'ana ist doch Ibadah. Das Bitten um Hilfe ist eine Ibadah. Warum hat er dann das erwähnt? Also, schauen wir uns mal an, was Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala dazu sagt. Er sagt, die Ibadah ist das, wozu die Menschen erschaffen wurden. Und hier, liebe Geschwister, volle Konzentration. Also wirklich, da braucht, also bei Ibn al-Qayyim immer volle Konzentration. Wer keine Konzentration hat beim Lesen von Ibn al-Qayyim, soll kurze Pause machen und dann wieder zurück. Die Ibadah ist das, wozu die Menschen erschaffen wurden. Der Sinn des Lebens. Ibadah ist Sinn des Lebens. Die Isti'ana, also das Bitten um Hilfe, ist hingegen ein Mittel. Ein Mittel zu was? Zu Ibad. Also du gelangst nur zur Ibadah durch? Durch dieses Mittel ist die Ahne. Du brauchst die Ahne, um überhaupt Ibadah machen zu können. Wenn dir Allah nicht hilft, wie willst du dann beten? Deswegen oder dementsprechend wird der Sinn dem Mittel vorangestellt. Zuerst der Sinn und dann das Mittel. Das ist der erste Grund. Zweitens, dir dienen wir, Iyyaka na'budu, bezieht sich auf das Recht Allahs. Worum geht es jetzt? Al-Ibad ist das Recht von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Also dir dienen wir, bezieht sich auf das Recht Allahs auf Anbetung. Und dich bitten wir um Hilfe, bezieht sich auf seine Herrschaft. Was heißt denn das? Ja? Ja, wie in der Anmerkung steht, der Herrschaft ist in die Taten Allahs gemeint. Und dazu gehört eben die Hilfe. Und jetzt? Der zweite Teil ist das Recht von dem Diener, das Allahs von unter den hilft, oder? Wenn man von ihm verlangt. Die Anerkennung dann wird, dann wird das Recht von Allah vorangestellt. Also die Gut, aber das hat er jetzt nicht so erwähnt, sondern es ist jetzt was anderes gemeint. Es geht jetzt hier um die Arten des Tauhid. Es geht halt nur um einen Bereich. Also? Deswegen sagen wir, Iyyaka na'budu ist ja generell, es sollte eigentlich alles beinhalten. Aber, und was ist das andere? Es ist Rububiyyah. Nee, das andere, das andere. Iyyaka na'budu ist Uluhiyyah. Und was ist wichtiger? Uluhi, ohne Uluhi bist kein Mu'min. Was heißt denn das jetzt? Tawhid al-Rububiyya bedeutet was? Die Bestätigung, dass Allah der Schöpfer ist. Und dass Allah alles tut, was er getan hat. Er lässt lebendig werden und so weiter und so fort. Reicht das, dass man Muslim wird? Wenn du weißt, dass es einen Schöpfer gibt, bist du dann Muslim? Da wäre Abu Jahl auch ein Muslim gewesen. Sondern was brauchst du noch? Al-Uluhiyya ist der Sinn des Lebens und deswegen wurde er Tawhid al-Rububiyya vorangestellt. Ist das jetzt klar? Nächst. Die Ibadah der Isti'ana vorzuziehen ist vergleichbar mit dem Vorzug des Namens Allah vor dem Namen Ar-Rabb zu Beginn der Sura. Denn dir dienen wir gehört zum ersten Teil der Sura, Al-Fatiha, welcher sich mit der Lobpreisung Allahs beschäftigt und wird deshalb vorgezogen. Dich bitten wir um Hilfe, gehört zum zweiten Teil der Sura, welcher sich mit dem Gebet um Rechtleitung befasst und wird deshalb danach erwähnt. Klar? Ich sage ja, volle Konzentration, Junge. Also bei Ibn al-Qayyim musst du 120% geben. Was für einen ersten Teil und was für einen zweiten Teil, ja? Ja, was für den ersten Teil? Von was? Nein? Nicht nur von Fatiha, aber was bei der Fatiha? Guck mal die Fußnote. Was meinst du also mit ersten Teil? Erklär's mal, vielleicht habe ich dich falsch verstanden. Also im ersten Teil geht es, dass du ja, was ist denn der erste Teil? Von der Fatiha. Ja, und was... Ja, warum hast du es überhaupt in zwei Teile geteilt? Ja, warum hat er es in zwei Teile geteilt? Und was? Ja, wo steht denn das? Im heiligen Hadith. Sag ihn. Ich weiß es schon. Hier, die Fußnote steht auf Seite 55. Der Hadith al-Qudsi. Ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener aufgeteilt. Wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sagt Allah, der Diener hat mich gelobt und so weiter. Haben wir doch erwähnt vorhin. Dieser Hadith teilt die Sura in zwei Teile. Wo ist die Hälfte? Wie viele Ayat hat Surat al-Fatiha? 7 durch 2 ist was? Sehr schön. 3,5. Ein bisschen Mathe muss auch sein. Wo ist also die Hälfte? Ja, dann sag mal. Sag mal die erste Hälfte. Ja, keine Ahnung. Ist die Hälfte. Also, Alhamdulillahi. Ja, Sekunde. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala nabi. Jetzt mal eine Preisfrage. Dass Suratul Fatiha 7 Ayat hat, ist unumstritten unter den Gelehrten. Ah ja, weil Allah Azza wa Jal hat es ja gesagt. As-Sab' al-Mathani. Die 7 sich wiederholenden. Weil du das ja immer wieder liest. Also 7 Ayat, da ist ein Konsens. Aber jetzt sagen einige, die erste Ayat ist was? Das sagt Al-Shafi'iyya. Die sagen, Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim ist die erste Ayat von Surat Al-Fatiha. Okay? Sehr schön. Der Preis ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also, Al-Shafi'iyya sagen, die erste Ayah ist Bismillahirrahmanirrahim. Und die anderen sagen, nein, Bismillahirrahmanirrahim ist nicht eine Ayah. Und trotzdem, beide haben 7 Ayat. Oder nicht? Ja, wie willst du das machen? Jetzt mach mal Bismillahirrahmanirrahim zur ersten Ayah. Dann zähl mal bitte mal die Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nein, das gehört mit zur ersten Ayah. Ah ja, wenn wir sagen Bismillahirrahmanirrahim ist die erste Ayah. Also Bismillahirrahmanirrahim. Weiter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nein, wenn wir sagen Bismillahirrahmanirrahim ist die erste Ayah, ist das eine Ayah? Ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ist das klar oder ist das nicht klar? So, weiter. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ja, haben wir doch. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. So, wenn du jetzt aber Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim weglässt, also fangen wir mal an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Ist das klar? Sehr schön. So, wo ist jetzt die Hälfte der Ayah? Wo? Ja. Ist die Hälfte. Dann mach mal. Bismillahirrahmanirrahim, erste Ayah. Ja, hopp. Ja, fang an. Bismillahirrahmanirrahim ist die erste Ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was haben wir gesagt? 7 durch 3 ist? 3,5. Bismillahirrahmanirrahim, erste Ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zweite Ayah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawm. Ist das die Hälfte? Ja, wir haben gesagt, es gibt jetzt zwei Ansichten der Gelehrten. Die einen sagen, Al-Basmalat ist eine Ayah. Und die andere, nein, es ist keine Ayah. Jetzt sind wir gerade bei den Shafi'iyya, die sagen, es ist eine Ayah. Denen sagen wir, alles klar, es ist eine Ayah. Okay, dann Allah Azza wa Jalla sagt, ich habe es zur Hälfte geteilt. Al-Fatiha habe ich geteilt. Da brauchst du die Mitte, oder nicht? Also dann fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Das ist drei jetzt. Maliki Yawmiddin. Ajo, Maliki Yawm. Müsstest du stoppen. Und deswegen die Malikiyya und die ihnen folgen dieser Ansicht, sagen, dieser Hadith ist ein Beleg dafür, dass Al-Basmala nicht eine Ayah von Surat Al-Fatiha ist. Warum? Eben, weil das nicht die Mitte sein kann. Okay. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit wir ein bisschen Mathe machen. Genau, ein bisschen durcheinander kommen. Na, nach dem ganzen Tag läuft keine Mathe mehr. Keine Mathe. Nicht mal 7 durch 2. Möge Allah euch viel Kraft geben. Barakallahu fikum. Das ist eine Ibadah, was ihr macht. Ja? Möge Allah von uns allen annehmen. Also, die Hälfte ist Iyyaka na'budu. Und dann fängt die nächste Hälfte an, Iyyaka nasta'in. Die erste Hälfte, worum geht es hier? Lobpreisung, in der zweiten und Bitte. Allah ibarik fiik. In der ersten Hälfte, ja, du musst es ja auch erklären, nicht nur sagen. In der ersten Hälfte geht es um die Lobpreisung Allahs. In der zweiten Hälfte geht es um die. Und was ist Sunna bei Dua? Wenn du Dua machen willst, was ist die Sunna? Fängst mit Lobpreisung an, oder nicht? Und deswegen sagt Allah, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Erstmal die erste Hälfte, Iyyaka na'budu, und dann die zweite Hälfte, Iyyaka nasta'in. Weiter, die vollkommene Ibadah enthält die Isti'ana. Das hat der Bruder, glaube ich, gesagt. Also, die vollkommene Ibadah enthält die Isti'ana. Du kannst ja nicht sagen, Allah, wenn du nie um Hilfe bittest. Da wärst du ja hochmütig. Doch kann die Isti'ana auch ohne Ibadah stattfinden? Wie soll das gehen? Wie viele Leute beten nicht, fasten nicht und sagen, ja Rab, bitte lass mich, heile mich, bitte gib mir Geld, bitte hilf mir. Wo sind deine Gebete, Achi? Betet nicht, fastet nicht und so weiter und so fort. Ja? Wenn er ein Problem hat, kommt er in die Moschee. Wenn das Problem vorbei ist, dann siehst du ihn nie wieder. Möge Allah uns davon. Ja? Doch ist jeder, der Allah in vollkommener Weise anbetet, auch jemand, der um Hilfe bittet. Und dies gilt nicht. Umgekehrt, darum ist die Ibadah vollkommener und wurde im Teil des Herrn erwähnt. Was heißt Teil des Herrn? Also der erste Teil. Der erste Teil ist der Teil des Herrn. Warum? Weil hier der Herr gepreist wird. Und der zweite Teil ist der Teil von wem? Des Dieners, weil der Diener hier bittet. Ist klar? Die Isti'ana ist Bestandteil der Ibadah und nicht umgekehrt. Es wird also zuerst auf das Ganze und dann auf den Teil eingegangen. Das bedeutet was? Al-Isti'ana gehört zur Ibadah. Also die Ibadah besteht aus diesen Sachen. Das heißt, der große Topf ist was? Und der kleine Topf ist was? Dann legt man den großen Topf in den kleinen Topf. Ist das klar? Könnt ihr nächstes Mal als Fußnote schreiben. Großer Topf, kleiner Topf. Die Isti'ana ist eine Bitte des Menschen an ihn. Hingegen ist die Ibadah eine Forderung von ihm. Aber das ist auf Arabisch viel schöner formuliert. Al-Isti'ana talabun minhu. والعبادة طلب له وما كان له مقدم على ما كان منه. Bitte schön. Also, die Isti'ana ist Bestandteil, die Isti'ana ist eine Bitte an ihm. An wen? An Allah. Hingegen ist die Ibadah eine Forderung von ihm. Also wurde die Forderung der Bitte vorgezogen. Also Allah Azza wa Jal fordert etwas, das kommt zuerst. Und dann kommt das, was du bittest. Die Ibadah kommt nur von einem Aufrichtigen. Doch die Isti'ana kommt sowohl von einem Aufrichtigen als auch von einem Nicht-Aufrichtigen. Es wurde also das vorgezogen, was nur aufrichtig sein kann. Das heißt, nur diejenigen dienen Allah, die es auch wirklich so meinen. Ja? Aber also ein Munafiq wird Allah Azza wa Jal nicht richtig dienen. Die Ibadah ist ein Recht Allahs, das er dem Menschen als Pflicht auferlegte, wogegen die Isti'ana eine Bitte um Hilfe für die Ibadah ist. Das haben wir auch vorhin erwähnt. Die Ibadah ist ein Dank für die Gunst, die er dir erweist. Je vollständiger der Diener in der Anbetung ist, desto gewaltiger wird die Unterstützung Allahs für ihn sein. Daher ist die Voranstellung der Ibadah auch ein Vorzug der Ursache vor dem Verursachten. Ist das klar? Jetzt ist er aber ganz kaputt, ne? Ja, viel Spaß. Stell dir mal vor, du liest jetzt ein ganzes Buch von Ibn al-Qayyim. Das ist ja nur eine Seite. Schau dir mal, wie viel Kraft du brauchst, um es zu verstehen. Und der Mann schreibt das einfach so, ja? Subhanallah. Wie Allah Azza wa Jal ihm dieses Wissen gegeben hat. Ja, das waren Menschen, die haben Allah geliebt. Subhanahu wa ta'ala. Also nochmal. Nur noch dieser Punkt und der nächste und dann machen wir auch Schluss. Die Ibadah ist ein Dank für die Gunst. Welche Gunst? alle Gaben, das ist die Rechtleitung, das Sehen, die Gesundheit. Die Ibadah ist ein Dank. Du bedankst dich bei Allah dadurch, dass du ihn anbetest. Je vollständiger der Diener in der Anbetung ist, desto gewaltiger wird die Unterstützung. Und Unterstützung ist auf Arabisch was? Habe ich vorhin gesagt? Al-Aun oder I'ana. Nicht Isti. Isti, I'ana ist das Verlangen um Unterstützung. Aber die Unterstützung ist I'ana. Also je mehr du Allah dienst, desto mehr wird dir er helfen. Ist das klar? Je mehr du Allah dienst, desto mehr wird er dir helfen. Was ist jetzt Ursache und was ist Wirkung? Ursache ist die Ibadah und die Wirkung ist was? Dass er dich beschützt und dass er dir hilft. Also wurde die Ursache vor der Wirkung oder dem Verursachten erwähnt. Letztes, dir dienen wir ist für Allah und dich bitten wir um Hilfe ist durch Allah und was für Allah ist, wird dem, was durch ihn ist, vorangestellt. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Noch einmal. Dir dienen wir ist für Allah. Du betest doch für Allah. Und dich bitten wir um Hilfe ist von Allah. Also du bekommst die Hilfe durch Allah. Und was für ihn ist, wird dem vorangestellt, was von ihm ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Und ihr seht, liebe Geschwister, wie viel da steckt im Gebet. Also eine letzte Frage zum Abschluss. Inshallah, vielleicht morgen werde ich sie nochmal stellen, aber mich würde interessieren, inwiefern viel oder wenig Neues ihr aus diesem Buch gelernt habt. Also fangen wir mal an. Wer hat sehr viel, sagen wir mal, mehr als 50% von dem, was er bis jetzt gelesen hat, ist neu für ihn. Einer. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt, Neues zu lernen. Aber das zeigt, liebe Geschwister, das zeigt tatsächlich, ich habe wirklich eine Umfrage gemacht. Und 70% der Menschen in Deutschland, beziehungsweise, ich bin jetzt kein Statistiker, ja, aber tatsächlich 70% derjenigen, die ich befragt habe, haben sowas fast noch nie gehört. Und das ist fatal. Ich rede nicht von Disco-Gängern. Ich rede von Betenden, die in die Moschee gehen, die Unterrichte besuchen und so weiter. Also 2/3 der Muslime, Minimum, weiß überhaupt nichts über Al-Khushua für Salah. Das ist eine Katastrophe. Yani, und da müssen wir verstehen, dass wir was machen müssen. Wir alle. Jeder, der hier das gelernt hat, soll seine Brüder ermahnen, soll seine Familie ermahnen, soll also beibringen und so weiter und so fort. Weil das kann ja nicht sein, dass Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht weiß, was Khushua im Gebet ist. Und deswegen, Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jalla uns das erlaubt hat, hier zu lernen. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu denen zählen, die das Richtige hören und dementsprechend auch handeln. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, aufrichtig zu sein in all unseren Aussagen und Taten. Barakallahu fikum. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.